Soweit der Bericht von Axel Flemming. Die Regulierung der Finanzmärkte nimmt Formen an, wenn auch nur vorläufig in Gesetzestexten. Aber reichen die neuen Bestimmungen in den USA aus? Wie hoch ist der Reformbedarf in Europa? Zu diesen und anderen Fragen begrüße ich den Finanzmarktexperten Professor Hans-Peter Burkhoff. Er lehrt Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Guten Abend, Herr Burkhoff. Guten Abend. Herr Burkhoff, die US-Regierung geht das Problem offensiv an. Die Banken zahlen bereits staatliche Milliarden zurück. Ist der Gesundungsprozess des Finanzmarkts auf gutem Weg? Reichen die neuen Bestimmungen aus? Nun, zunächst mal zu der Krise, die wir haben. Ja, es gibt einige Banken, denen es schon wieder besser geht, aber es gibt auch einige andere Banken, die unverändert, auch verborgen, große Verluste vor sich herschieben. Also so richtig gut sind wir noch nicht raus. Und ja, bei der Regulierung, klar, man wird jetzt etwas tun. Die Frage ist, ob man in die richtige Richtung geht. Einige Banken haben schon zweistellige Milliardenbeträge zurückgezahlt. Wo kommt eigentlich dieses Geld her? Es ist schwer vorstellbar, dass in der Krise und in so kurzer Zeit wieder so viel Geld verdient werden kann. Naja, das Geld ist nicht wirklich knapp gewesen. Es gibt genug Geld auf dem Markt, das Anlage sucht. Und wenn man jemanden davon überzeugen kann, dass deine Bank langfristig erfolgreich ist, dann findet man auch einen Investor dafür. Also das ist nicht so schwierig, weil könnt ihr auch vorstellen, die eine oder andere Bank wird über die Krise scheitern, wird aus dem Markt ausscheiden. Für die verbleibenden Banken wird das alles noch viel attraktiver. Das heißt, wenn einige Banken pleite gehen, wäre das nicht so schlimm? Ja, für uns als Bürger ist es vielleicht weniger erfreulich, weil das unter anderem halt auch heißt, dass der Wettbewerb nachlässt. Es ist weniger Konkurrenz. Es gibt Riesenbanken, teilweise haben wir enorme Konsolidierungsprozesse gehabt. Und diese Riesenbanken, da hat der deutsche Bankchef Ackermann übrigens recht, diese Riesenbanken sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Also nur Riesenbanken sind systemrelevant? Nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Also auch wenn wir eine flächendeckende Pleite von vielen kleinen Banken haben, das würde den Bürgern auch sehr schaden. Also die Bankenaufsicht muss sich schon um beide kümmern. Nur bei einer Riesenbank hat man natürlich gleich ein Riesenproblem, wenn die auch nur ein bisschen ins Schleudern kommt. Bei den kleinen Banken, Sie sehen das bei den deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die sind in der Regel in der Lage, einzelne Pleiten innerhalb der Gruppe aufzufangen. Ich habe in Ihrer ersten Antwort, Herr Burkhoff, ein bisschen Zweifel herausgehört, ob die Maßnahmen in den USA die richtigen sind. Ja, nun, man muss natürlich abwarten, wie das tatsächlich nachher herauskommt, wie die USA sich wirklich entscheidet. Denn das, was wir bisher haben, ist ja nur ein Vorschlag der Regierung. Der wird noch ganz schön wahrscheinlich zurechtgestutzt werden. Tatsache ist, dass die USA die Vielfalt der Aufsichtsbehörden kaum regulieren. Und das ist ein großes amerikanisches Problem, dass man immer große Schwierigkeiten hat, herauszufinden, wer eigentlich wofür zuständig ist. Und da fehlt dann die Koordination. Also es wäre wahrscheinlich besser, wenn man einen starken Regulierer hätte. Dazu kommt ein anderes Problem. Wir haben eine Verstärkung des politischen Einflusses auf den Regulierer. Wir kriegen nämlich die Fed als zentralen Regulierer und die wird immer stärker an die Leine der Regierung gelegt. Und das ist eigentlich auch nicht gut, denn eigentlich brauchen wir kompetente und sehr unabhängige Bankenaufseher. Das heißt, wir haben zu viel Staat und zu wenig Freiheit in der Regulierung auch. Richtig. Man müsste eigentlich eine Aufsichtsbehörde aufstellen, die ähnlich wie die gute alte Deutsche Bundesbank funktioniert. Also unabhängig und einem bestimmten Ziel verpflichtet. Denn die Idee, dass die Politiker das jetzt besser wissen, in welcher Situation man welche Maßnahmen ergreifen soll, der kann ich nicht ganz folgen. Auch auf dem EU-Gipfel ist die Regulierung der Finanzmarktkontrolle ein Thema, vielleicht sogar das Hauptthema. Ziehen die Europäer hier nur nach? Die Europäer haben ja bereits eine Vorlage aus der Kommission, die in Teilen ja ganz ähnlich aussieht. Man hat einmal ein warnendes Gremium, was also sehr hochrangig besetzt ist, was aber eigentlich überflüssig ist, weil diese Leute, die da drin sitzen, die treffen sich eh dauernd und ständig und können sich an jedem beliebigen Rahmen über Systemrisiken austauschen. Das braucht man also nicht. Und wir haben dann eine Oberbehörde, die quasi die anderen Behörden in einer gewissen Weise kontrollieren muss. Und da sind die Amerikaner ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen besser. Diese Oberbehörde in Amerika, die Fed, wird sich besonders um die großen systemrelevanten Institute kümmern. Also da ist immerhin die Erkenntnis drin, dass die eine besondere Regulierung brauchen und dass das auch ein bisschen teurer wird bei denen. Das heißt, der Reformbedarf in Europa ist höher. Ja, die Europäische Union hat natürlich den Nachteil, wir sind eine Staatengemeinschaft und es wird halt auch viel schwieriger, sich auf gemeinschaftliche Regelungen zu vereinbaren. Eine grundsätzliche Frage, Herr Burkhoff. Kommt wieder alles ins Lot, indem man einfach das alte System nur reformiert? Gab es nicht doch Systemfehler? Natürlich gab es Systemfehler und die wird man auch teilweise nicht ganz beseitigen können, weil manche davon fallen unter die Kategorie des Allgemeinmenschlichen. Das heißt also, man wird nicht einfach ausschließen können, dass es in Zukunft nochmal Finanzmarktkrisen gibt. Man wird halt nur versuchen, das Ausmaß rechtzeitig zu begrenzen. Das versucht man auf der einen Seite, indem man immer neue Gesetze, neue Normen erfindet. Nur Sie wissen ja, die Welt ist sehr kompliziert. Irgendwo findet man immer ein Loch. Und man versucht es auf der anderen Seite eben, indem man die Aufsichtsinstitutionen stärkt. Und da ist man sich noch nicht ganz darüber im Klaren, wie man das genau machen will. Wie würden Sie es denn machen? Ja, ich würde eine unabhängige Aufsichtsbehörde aufstellen. In Deutschland müsste die über ähnliche Kompetenzen wie die Bundesbank, über ähnliche Unabhängigkeit wie die Bundesbank verfügen. Und sie müsste vielleicht auch einen Teil der Ressourcen der Bundesbank bekommen. Es sollte aber nicht die Bundesbank sein, weil die Bundesbank hat nämlich schon ein anderes Ziel, nämlich das der Geldwertstabilität. Es sollte also eine Bankaufsicht sein, die ganz explizit nur dieses eine Ziel verfolgt, nämlich die Stabilität der Finanzmärkte zu gewährleisten.